Flasche rum auf der Theke. Meine Jungs an der Seite. Keiner sucht hier Probleme. Wir suchen lieber das Weite. Und werfen Geld durch die Gegend. Das alles wertlose Scheine. Andere Werte, die Ziele. Wenn du weißt, was ich meine. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Die Kette ist Diamant, die Uhr ist Messing. Spots von mir und meinem Team auf deinen 16 Zoll. Millionen Views in deinen Arsch, sag, wer uns brechen soll. Die Palmen sind jetzt aus purem Gold. Sie kommen, weil es läuft wie Usain Bolt. Für die Neider sechsstellig auf der Bank. Für die Feinde sechs Schuss im Gold. Alle kommen sie mit Ehre, davon glaub ich nada. Können tun sie nix außer labern. Frag mich, wie es geht, Bombe, das Leben, das Lambada. Genieße es mit Chips und Champagner. Eine an der Beat, ne an der Mic, ne an der Para. Mein Alpha liegt tief auf der Strada. Era Camorra, dein Vater. Kleine, schreib mir nicht auf Instagram, ich mach mich strafbar. Flasche rum auf der Theke. Meine Jungs an der Seite. Keiner sucht ihr Probleme. Wir suchen lieber das Weite. Und werfen Geld durch die Gegend. Das alles wertlose Scheine. Andere Werte, die Ziele. Wenn du weißt, was ich meine. Montagabend trinke Wodka ohne Grund. Hab noch 1000 Euro übrig. Meine Tochter will einen Hund. Mit der Bankkarte gezogen und auf einmal war sie weg. Aber ist mir scheißegal, die Nacht war einfach zu perfekt. Wir sind zugedröhnt am Schweben. Komm, lass die Hurensöhne reden. Und ich hab noch so viel Pläne. Goldene Zähne, Freudentränen auf mein Leben. Werden vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. In den Charts einfach an ihm vorbei. Autobahn, linke Spur, an ihm vorbei. Stehen bleiben, Polizei, ich lauf an ihm vorbei. An ihm vorbei. Flasche rum auf der Theke, meine Jungs an der Seite. Keiner sucht ihr Probleme, wir suchen lieber das Weite. Und werfen Geld durch die Gegend, das alles wertlose Scheine. Andere Werte, die Ziele, wenn du weißt, was ich meine. Werden nie vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. Werden vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufe mit Jogginghose an ihm vorbei. In den Charts einfach an ihm vorbei. Autobahn, linke Spur, an ihm vorbei. Stehen bleiben, Polizei, ich lauf an ihm vorbei. An ihm vorbei.